den Sport an, das ist, dann ist das so. Du kommst aus Tempelhof, ich aus dem Friedhof. Hör ne Rap aus Memphis und schieß auf die East Coast. Kein Horrorcore, Retalk, wenn ich rap, dass ich nicht ausweide. Du bist open-minded, weil ich deinen Kopf aufschneide. Deine Tracks sind würdig, Kinder aber ungewollte. Shindy kauft meine Box, darin ist ne Rucksackbombe. Ein Tag ohne Rap und ich krieg Kreislaufprobleme. Zeit versleppen ist gleich zu setzen mit den Scheißhaufen treten. Yeah, ich bin geil, Groupies beten Richtung Schwanz. Nehme Rapper auf den Arm und du sie in die Hand. Ich bin Anti-Homo-Rap, chill ich mit Schwuchteln und Heusäufe die Wurzeln. Aber ich bleibe dem Untergrund treu. Renn weg, hörst du Lars und mich durch deinen Garten creepen. Wenn es dunkel ist, schau in dein Grab. Der letzte Spatenstich gesetzt, jetzt sehen wir, ob du wirklich das bist, was du rappst. Renn weg, hörst du Lars und mich durch deinen Garten creepen. Wenn es dunkel ist, schau in dein Grab. Der letzte Spatenstich gesetzt, jetzt sehen wir, ob du wirklich das bist, was du rappst. Ich bin nice, guck, wie ich deine Bitch bezirrt, du denkst. Battle macht Spaß, aber da hast du dich geirrt. Wenn ich battle, geht nach hinten los, Spaß wie deine Knarre. Ach, das war normal, du hast sie nur falsch rumgehalten, du Idiot. Guck, ich schlag dir auf die Nase, Nutten kriegen weiche Knie in meiner Gegend, weil sie blasen, Mann, ich hab gar kein Gewehr, denn Schrotflinten sind besser. Ich hänge auf dem Spielplatz und kill potenzielle Rapper, deine Tapes sind schwul und du bist nicht der Boss, plus du bist ein Keck und frisst jeden Tag ne Kopfnuss. Fühle mich nur wohl mit der Uzi in der Hand. Meine Gang zerfickt Rap und ist verteilt im ganzen Land. Ich verpasse meinen Zug und dir ein Loch im Schädel und Lars Job Samples mit der Knochensäge. Ich bin Pimp, deine Bitch hat Schwanz und Hitten wie der Baphomet. Du rasierst dir deinen Arschloch und es schwärmer dann als Aftershave. Kugeln für Wack MCs, schwule Rapper, sie fliehen. Rap kommt aus meinem Keller und der liegt nicht in Berlin. Ärzte analysieren und in deiner Schädeldecke und bemerken, ich war das, heißt keiner kann dein Leben retten. Renn weg, hörst du Lars und mich durch deinen Garten creepen. Wenn es dunkel ist, schau in dein Grab. Der letzte Spatenstich gesetzt, jetzt sehen wir, ob du wirklich das bist, was du rappst. Renn weg, hörst du Lars und mich durch deinen Garten creepen. Wenn es dunkel ist, schau in dein Grab. Der letzte Spatenstich gesetzt, jetzt sehen wir, ob du wirklich das bist, was du rappst.